الله الرحمن الرحيم. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره ومصرف الأمور بأمره ومستدرج الكافرين بمكره الذي قدر الأيام دولا بعدله وجعل العاقبة للمتقين بفضله، والصلاة والسلام على من أعلى الله منار الإسلام بسيفه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى إلى يوم الدين أثره. أما بعد، machen inshallah weiter mit dem Fajr-Unterricht. Und heute haben wir den 90. Fajr-Unterricht, wo wir das Buch Jami' al-Ulum al-Hikam, die Sammlung der Wissenschaften und Weisheiten, behandeln, von Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah. Und wir sind gerade beim 22. Hadith عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال نعم. رواه مسلم. Also von Jabir bin Abdullah رضي الله عنهما überliefert, dass ein Mann den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam fragte. Er sagte: Siehst du, wenn ich die Pflichtgebete bete, und Ramadan faste und das, was halal ist, als halal mache oder halal erkläre und das, was haram ist, als haram ansehe und erkläre und nichts mehr mache, yani keine Sunna, nichts überdies mache, ja, komme ich ins Paradies ein? Er sagte ja. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ja. Überliefert bei Muslim. Okay, Ibn Rajab rahimahullah sagt, dieser Hadith überlieferte Muslim von der Überlieferung von Abi Zubayr von Jabir, und ein anderer fügte noch in dieser Überlieferung fügte er noch dazu, dass der Mann sagte, Wallahi la azidu ala dhalika shay'a. Yani in einer anderen Überlieferung bei Muslim ist was, dass der Mann noch sagte, Wallahi, ich werde nichts mehr als das tun. Okay? Und er überlieferte ihn auch, diesen Hadith, mit einer anderen Überlieferungskette von Al-A'mash, von Abi Salih und Abi Sufyan von Jabir. Seine dritte Überlieferungskette. Er sagte, Al-Nu'man ibn Qawqal sagte, Ja Rasulallah, siehst du, wenn ich die Pflichtgebete bete und das Haram zu Haram erkläre und das Halal zu Halal erkläre und nichts darüber überdies tue, komme ich in Jannah oder trete ich in Jannah ein? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja. Und einige von ihnen, yani von den Gelehrten, erklärten oder deuteten Tahlil al-Haram, Tahlil al-Halal, das Halal zu Halal zu erklären, damit, sie erklärten das damit, dass es bedeutet, dass man das glaubt, dass es Halal ist. Ja? Und Tahrim al-Haram, dass man daran glaubt, dass es Haram ist, mit der Meidung davon. Ja, dass man nicht nur den Haram meidet, das reicht nicht, sondern dass man auch glaubt daran, dass es Haram ist. Und es ist auch möglich, dass das gemeint ist mit Tahlil al-Halal, dass man das tut, weil man ja es zu Halal erklärt, indem man es tut. Ja? Und der Halal ist hier alles, was nicht Haram ist. So fällt unter diesen Halal das Verpflichtende und das Empfohlene und das allgemein Erlaubte. Al-Wajib, Al-Mustahab, Al-Mubah. Was ist Halal? Wenn du allgemein ist Halal alles, was nicht Haram ist, was nicht verboten wurde. Und darunter fällt was? Al-Wajib, Al-Mustahab, Al-Mubah. Okay? Und da nehme ich eine kurze Sache heraus. Viele Leute kommen und sagen Makruh. Ja? Und der lässt es unter was fallen? Unter Halal. Okay? So, Al-Halal ist das, was nicht haram ist, so fällt darunter das Verpflichtende, das Empfohlene und das allgemein Erlaubte. Und die Bedeutung ist hier, dass er alles tut, was nicht für ihn verboten ist und nichts übertretet, danach nichts übertretet oder das, was ihm erlaubt wurde, nicht übertretet zu das, was ihm verboten wurde. Und dass er die Verbote meidet, dass man die Verbote meidet, hinzufügt. Und es wurde von einer Gruppe von As-Salaf überliefert, davon Ibn Mas'ud radiallahu anhu und Ibn Abbas radiallahu anhuma, in der Bedeutung oder in der Deutung oder in der Tafsir von der Aussage von Allah subhanahu wa ta'ala, الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به. Diejenigen, denen wir das Buch gegeben haben, die rezitieren es auf der besten Art und Weise, aus der besten Art und Weise. Dies sind diejenigen, die daran glauben. Surat al-Baqarah 121. Ibn Mas'ud und Ibn Abbas und andere sagten, das bedeutet, sie erlauben, sie erklären das, was da drinnen in dem Buch für halal ist, zu halal und erklären das, was da drinnen für haram ist, zu haram. Und sie tun es nicht, yani verfälschen dieses Buch von seinen Stellen, dass man yani das verändert und verfälscht, so nach dem, wie es mir passt, sondern dass man es so nimmt, wie es ist. Okay? Und das bedeutet, und das, was man da versteht mit At-Tahlil und At-Tahrim, zu Halal erklären und zu Haram erklären, dass man den Halal tut und den Haram meidet. Wie es in dem Hadith erwähnt wurde. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte über die Kuffar, die geschützten Monate verändert, der Verbot der geschützten Monate immer verändert haben. Was war da? Die Kuffar von Quraysh, ihnen war ja verboten, in den geschützten Monaten zu kämpfen. So, was haben sie gemacht? Er ist gekommen und wollte unbedingt kämpfen. Aus welchem Grund auch immer. Was hat er gemacht? Er hat gesagt, okay, dann verschiebe ich das. Das heißt, anstatt Muharram macht er was? Kennst du das, wenn du einen Termin verschiebst? So hat er das ungefähr gemacht. Statt dieses Monat mache ich es einfach nächsten Monat. Und so haben sie Allahs Verbote missachtet. So sagte Allah Azza wa Jalla über sie in Surah At-Tawbah: Innama an-nasi'u ziyadatun fil kufr. يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ. Allah Azza wa Jalla sagt, النَّسِيء, das Verschieben der geschützten Monate, ist was? Ist eine Steigerung im Kufr. Damit werden die Kuffar fehlgeleitet, so erlauben sie es einen Jahr und verbieten sie es einen anderen Jahr. Ja, damit sie ungefähr das ankommen für das, was Allah ihnen verboten hat, Surah At-Tawbah 37. Und das gemeint ist, dass sie in den geschützten Monaten ein Jahr gekämpft haben und somit erlauben sie das, ja, das Kämpfen in den geschützten Monaten, obwohl Allah ihnen das verboten hatte, und sie kämpften nicht in einem anderen Jahr. Ja, in einem Jahr haben sie das, was Allah ihnen verpflichtet hat, eingehalten und in einem anderen Jahr nicht. Und somit haben sie es verboten. Okay, einmal erlaubt und einmal verboten. Und Allah Azza wa Jalla sagt, Ya ayyuhal ladhina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahalla Allahu lakum wa la ta'tadu inna Allah la yuhibbul mu'tadin wa kulu mimma razaqnakum halalan tayyiba. Allah Azza wa Jalla sagt, O ihr, die ihr glaubt, verbietet nicht das Gute, was Allah euch erlaubt hat, und übertretet nicht, denn Allah liebt die Übertreter nicht, und isst von dem, was wir euch gewährt haben, als gutes Halal. Surat al-Ma'idah 87, 88. Und dieser Vers wurde hinabgesandet wegen Leute, die sich yani geweigert haben oder sich entzogen haben, etwas oder einige Speisen zu essen, obwohl sie halal sind. Sie haben sich entzogen, haben gesagt, wir essen das und das nicht, als Sucht. Okay? Als Sucht, und weil sie ja eine Härte haben wollen in der Dunya. Okay? Weil sie sich ja auf das Härte erziehen wollten. Okay? Und einige von denen verbot dies über sich selbst. Okay? Entweder indem er das geschworen hat, Wallahi, ich werde das nicht mehr, nie wieder essen, oder er hat gesagt, dies ist für mich verboten. Okay? Das ist natürlich ein anderes Verbieten als die Gesetzgebung, das muss man dazu sagen. Das ist nicht die Kufr-Gesetzgebung, weil er erklärt das ja nicht zu Haram, sondern er hat sich selbst das verboten. Okay? Und darüber yani, kann man inshallah dann ausführlicher reden, wenn wir darüber reden, inshallah. Aber sie haben sich das, diese Speisen, diese bestimmte Arten von Essen oder bestimmte Früchte oder bestimmte yani, Lebensmittel verboten. So hat Allah Azzawajal diesen Vers hinabgesandt. O ihr, die ihr glaubt, verbietet nicht das Gute, was Allah euch erlaubt hat. Und übertretet nicht, denn Allah liebt und übertrete nicht. Und isst von dem, was Allah euch gewährt hat, als halal und rein oder gut. Okay? Und all dies erfordert nicht, dass es selbst zu Haram erklärt wird, sondern und einige von ihnen haben das einfach gelassen, diese Lebensmittel gelassen, ohne es sich selbst zu ohne halal oder haram zu sagen, ja, das ist für mich halal oder erlaubt oder verboten, und ohne zu schwören. So hat Allah all dies als Tahrim, als Verbieten genannt. Denn dass man dieses bestimmte Sachen lässt, ja, ist ein Schaden für den Körper und für das yani für den Nafs. Okay? Entschuldige, denn sie beabsichtigten damit, dass sie diese bestimmten Sachen lassen, dass sie sich selbst schaden. Okay? Und dass sie yani die Begierden der Nafs abhalten. Okay, und abtrennen. Okay? Und man sagt, yani als Sprichwörter unter den Arabern, der und der verbietet nicht und erlaubt nicht. Das heißt, er hält kein Halal und kein Haram ein. Okay? Auch wenn er daran glaubt, dass es Halal und Haram ist, aber er hält das nicht ein. Und somit nennt man das unter die Araber, er verbietet nicht und erlaubt nicht. Okay? So machen die Araber, derjenige, der Haram macht und es davor nicht abhält, als jemand, der es zu Halal erklärt. Okay, in sprachlichen Gebrauch, Vorsicht. Selbst wenn er das nicht als Halal erklärt oder glaubt. Ja? Ja, im sprachlichen Gebrauch, wenn du etwas Haram machst, dann nennt man dich was? Du hast es dir zu Halal, du hast es dir selbst erlaubt. Auch wenn man daran glaubt, dass es Haram ist. Natürlich, damit man Kafir wird, muss man, wenn es allgemein eine Sache ist, die unter Kufr ist, muss man sie selber zu leugnen oder zu Halal erklären, damit man Kafir wird. Vorsicht in dieser Sache, inshallah. Auf jeden Fall, dieser Hadith weist darauf, dass derjenige, der die Pflichten erfüllt und die Verbote meidet, dass dieser in Jannah eintretet. Okay? Und die Hadith kamen nacheinander und sind yani, sehr viele von dem Propheten sallallahu alaihi wasallam mit dieser Bedeutung. Oder ähnlich, oder eine ähnliche Bedeutung, wie An-Nasai und Ibn Hibban und Al-Hakim überlieferten von dem Hadith von Abu Huraira und Abu Sa'id radiallahu anhumma von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Ma min abdin yusalli salawatil khams ويصوم رمضان ويخرج الزكاة ويجتنب الكبائر السبع إلا فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء ثم تلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, kein Diener betet die fünf Gebete und fastet Ramadan und entrichtet seine Zakat und meidet die sieben größten Sünden. Keiner tut das, außer dass ihm die Toren der Jannah aufgemacht werden. Er tretet in Jannah ein, von welchem Tor auch immer er will. Okay? Dann rezitierte der Prophet sallallahu alaihi wasallam den Vers: Wenn ihr die größten Sünden meidet, die euch verboten werden, verbüßen wir euch eure Sünden oder vergeben wir euch eure Sünden und lassen euch in Güte eintreten. Oder einen gütigen Eintritt, oder gewähren euch einen gütigen Eintritt. Surat An-Nisa 31. Und Imam Ahmad und Nasa'i überlieferten von Hadith von Abu Ayyub al-Ansari radiallahu anhu von Nabi sallallahu alaihi wasallam, dass er sagte: Man abad Allah la yushriku bihi wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa sama ramadana wa ijtanaba al-kabair falahu al-jannah aw dakhala al-jannah. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Wer Allah dient und ihm nicht zur Seite stellt und das Gebet verrichtet und die Zaka entrichtet und die Ramadan fastet und die größten Sünden meidet, so ist Al-Jannah für ihn. Oder er sagte, er tretet in Jannah ein. Und den Musnad den Imam Ahmad von Ibn Abbas, radiallahu anhuma, dass Imam Ibn Tha'laba zum Propheten sallallahu alaihi wasallam kam, so erwähnte er ihm die 5 Gebete und Fasten und Zakah und Hajj und alle Schara'i' des Islams. Schara'i' verstehen wir? Yani alle Pflichten des Islams. Und als er zu Ende war, sagte er, als der Prophet yani zu Ende war, sagte er: Ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Yani er trat in Islam ein. Und ich werde diese Pflichten erfüllen und das meiden, was du mir verboten hast. Und ich werde nichts mehr und nichts weniger als das machen. So sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn er wahrhaftig war, tretet er in Jannah ein. Wenn er wahrhaftig wird in das, was er sagt, tretet er in Jannah ein. Und dies überlieferte auch At-Tabarani von einer anderen, mit einer anderen Wortlaut. Und in seinem Hadith ist, und das fünfte ist, ich werde darin nichts machen, yani von den Unsittlichen. Ja, ich werde von den Unsittlichkeiten nichts machen. Und wer mir gehorcht, yani wer von seiner Familie ihm gehorcht, werden dies einhalten. So sagt der Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Wenn er wahrhaftig wird, wird er in Jannah eintreten. Und in Sahih al-Bukhari von Abu Ayyub radiallahu anhu, dass ein Mann zum Propheten sallallahu alaihi wasallam sagte: Erzähle mir eine Tat, die mich in Jannah eintritt oder bringt. Ja? So sagte ihm der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Du dienst Allah und tust ihm nichts zur Seite stellen und verrichtest das Gebet und entrichtest die Zakah und pflegst die deine Verwandtschaft. Und Muslim überlieferte diesen Hadith auch, jedoch bei ihm ist: Erzähle mir von einer Tat, die mich Al-Jannah nähert und von mich von Feuer entfernt. Ja, ein anderes Wortlaut, die ähnlich ist. Und bei ihm auch in einer anderen Überlieferung ist: Als er ging, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Wenn er an dies festhält, was ihm befohlen wurde, ja, an diese Sachen, ja, Allah dienen ohne Schirk, Gebet verrichten, Zakat entrichten, Verwandtschaft pflegen, wenn er daran festhält, tretet er in Jannah ein. Okay? Und in der Sahihain von Abu Huraira ist, dass ein Arabi, ein Wüstenaraber, sagte: Ja Rasulallah, weise mich auf eine Tat, wenn ich sie tue, trete ich in Jannah ein. Er sagte: Du dienst Allah und tust ihm nichts zur Seite stellen und tust die Pflichtgebeten verrichten und die Zakah, die Pflicht Zakah entrichten und Ramadan fasten. Er sagte: Bei dem, der dich mit der Wahrheit entsandet hat, ich werde nichts mehr als dies tun und nichts weniger. Als er dann ging, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Derjenige, den es freut, einen Mann von Ahlul Jannah zu sehen, der soll zu diesen schauen. Okay? So, wir hören inshallah hier auf und machen inshallah das nächste Mal weiter. Ich sage: Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.